Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der Koreanischen Volksarmee, besuchte das Maschinenkombinat 18. Januar. Dabei wurde er von den leitenden Mitarbeitern des ZK der Partei der Arbeit Koreas begleitet. Mit Freude überblickte er das Kombinat und sagte, es sehe noch schicker als im Vorjahr aus. Nach Modernisierung aller Produktionsprozesse habe man die Maschinen auf dem Weltniveau in kurzer Zeit entwickeln und erzeugen können. Obwohl die umfangreiche Rekonstruktion schwierig gewesen sei, habe man sich dazu gut entschlossen und sie verwirklicht. Jede Stelle des Maschinenkombinats 18. Januar sei geprägt durch die Spuren des Präsidenten Kim Il-sung und des großen Feldherrn Kim Jong-il. Mit dem großen Stolz darauf, auf den Arbeitsplätzen mit den Geschichten über die unvergänglichen Führungsverdienste der großen Staatsführer in dem kernbildenden Werk der Maschinenbauindustrie der Republik zu arbeiten, solle die Belegschaft des Werkes die Produktion normalisieren. Beim Rundgang durch verschiedene Prozesse, einschließlich der Bearbeitung und Montage, machte sich Kim Jong-un konkret mit der Produktionslage und der Qualität der Maschinenwaren vertraut. Dank der Modernisierung des Maschinenkombinats 18. Januar gemäß der Industrieentwicklung im 21. Jahrhundert habe man bei der Produktion und Verwaltung des Werkes erstaunliche und früher unvorstellbare Umwälzungen erreicht. Durch wissenschaftliche Gestaltung, Computerisierung, Automatisierung des Betriebes und die unbemannte Arbeit und die Herstellung des flexiblen Produktionssystems habe man die Arbeitskräfte maximal gespart, die Produktionsperiode verkürzt, die Produktionsmenge vermehrt und stolzen Erfolg bei der Erhöhung der Qualität erzielt. Die Leistungen der Maschinen aus der Serienproduktion im Werk hätten sich im Vergleich mit dem Vorjahr beträchtlich verbessert. Hinsichtlich der Qualitätskennziffern könnten die Einheimischen mit den weltbekannten Waren unbestritten konkurrieren. Das Maschinenkombinat 18. Januar habe in Zusammenarbeit mit betreffenden Einheiten neue Maschinen entwickelt und produziert, was für die Entwicklung der Maschinenbauindustrie des Landes von großer Bedeutung sei. Da die Waren von Koreanern selbst entworfen und gebaut seien, gelten sie als wertvollen Reichtum. Die Erzeugung der einheimischen modernen Maschinen auf der Basis eigener Kraft, Technik und Ressourcen bedeutet eine wichtige Arbeit für Bewahrung des nationalen Selbstbewusstseins. Auf den palastähnlichen Arbeitsstätten, wo die Modernisierung auf dem hohen Niveau verwirklicht sei, höre man in guter Laune das Geräusch der Maschinen für Produktionssteigerung. Kim Jong-un schätzte die Großtaten der Funktionäre, Wissenschaftler, Techniker und Arbeiter des Kombinats bei Herstellung der vollkommen einheimischen Maschinen der Weltklasse. Die Aufgabe des Maschinenkombinats 18. Januar sei sehr wichtig. Kim Jong-un stellte die Aufgaben dazu, unter anderem die Ergreifung konsequenter Maßnahmen zur Materialienlieferung für Produktionsnormalisierung auf einem hohen Niveau, die Forcierung der Arbeit für bessere Gestaltung des modernisierten Prüfungs- und Vermessungsprozesses, die ständige Erhöhung des Niveaus der technischen Qualifikation der Belegschaft und die Legung des Gewichts darauf, alle Bediener der CNC-Anlagen mit Computerkenntnissen auszurüsten. Kim Jong-un suchte an dem Tag auch die komplexen Dienstleistungsanlagen auf. Er bemerkte, im Vorjahr habe er die komplexen Dienstleistungseinrichtungen nicht besichtigt. Nun möchte er dorthin gehen. Er machte einen Rundgang durch verschiedene Orte wie Sportplatz, Schwimmhalle, Kantine, Badeanstalt und Friseursalons. Die Dienstleistungseinrichtungen seien, so sagte er, wunderbar, diese könnten nur in unserem Land, der Welt der Arbeiter, entstehen. Die Funktionäre und Mitarbeiter der Wohlfahrtseinrichtungen sollten Dienst, Verwaltung und Betrieb ständig verbessern und den Arbeitern die Fürsorge der Partei besser angedeihen lassen. Die Funktionäre erzählten ihm, dass die Belegschaft des Werkes und ihre Familien der Partei dafür dankbar und zu Tränen gerührt sind, dass sie ihnen gute Bedingungen des kulturellen Lebens wie in der Stadt bereitet hat. Darauf antwortete Kim Jong-un, man solle weiterhin große Kraft für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiter einsetzen und sie beste Zivilisation genießen lassen. Bei der Besichtigung des Werkes spürte man, dass der Elan der Arbeiter des Werkes für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas sehr hoch sei. Durch Mobilmachung ihrer Geisteskraft sollten sie ehrenvolle Sieger im 200-Tage-Kampf der Treue werden. Die Arbeiter des Maschinenkombinats 18. Januar sollten in der Stimmung des Reitens auf Malima kraftvoll voranschreiten und einen großen Schwung bei der Produktion der Hightech-Maschinen, die in mehreren Bereichen der Volkswirtschaft dringend benötigt würden, erreichen. Dann gab er die Anweisung, die im Werk neu entwickelten modernen Maschinen in Serienproduktion zu setzen, um die Kampfaufgaben für die kommende Zeit, und ergriff persönlich die Maßnahmen dazu.